2. Radiowissen. Dies ist ein neuer Tag, ein neuer Anfang. Möge die Macht mit dir sein. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Kämpfe mit Lichtschwertern, exotische Raumschiffe, die ikonischen Figuren von Luke Skywalker und Darth Vader. Phrasen wie »Möge die Macht mit dir sein« oder »Ich bin dein Vater«. Das sind weltweit bekannte Elemente einer Popkultur, die von Island bis Japan, von Argentinien bis Korea Anhänger gefunden hat. Möge die Macht mit dir sein. Das Erwachen der Macht ist der Titel der im Dezember 2015 veröffentlichten 7. Folge der Filmreihe Star Wars. Sie wurde sehnsüchtig erwartet von neuen und alten Fans, die der inhaltlichen Entwicklung dieser Kultfilmreihe von Regisseur George Lucas seit 1977 folgen. Star Wars ist jedoch nicht nur eine gelungene Unterhaltung für Jung und Alt, sondern auch ein äußerst deutungsreiches modernes Märchen, das philosophische, theologische und symbolische Dimensionen hat. Endzeitstimmung irgendwo im weiten Weltall. Luke Skywalker, der strahlende Held der Jedi-Ritter, ist verschollen und nur ein ballförmiger kleiner Roboter namens BB-8 hat die Sternenkarte, auf der sein geheimer Aufenthaltsort verzeichnet ist. Ein Abtrünniger der dunklen Seite, Finn, gibt sich als Widerstandskämpfer aus und flüchtet mit einem Überlebenden des Widerstands in einem gestohlenen Raumschiff. Doch der schwer Verwundete stirbt. Kylo Ren, ein äußerst loyaler Nachfolger von Darth Vader, dem Herrscher der dunklen Sith, verfolgt die lichte Seite. Finn und BB-8 werden vom Mädchen Rey, einer Schrottsammlerin, auf einem Wüstenplanet zusammengeführt. Han Solo startet das Raumschiff Millennium Falke und reist mit Rey, Finn und Chewbacca, dem animalischen Wookie, durch Zeit und Raum, um Luke zu finden. Wobei er auch seine frühere Liebe Leia wieder trifft. Es stellt sich hierbei heraus, dass Kylo Ren, der Sohn von Han Solo und Leia, Lukes Schwester ist. Kylo Ren tötet in einem dramatischen Zweikampf seinen Vater Han. Zuletzt hat Rey eine Vision, wo sie den verschollenen Luke Skywalker findet. Allein auf einer grünen Anhöhe auf einer Insel. Dort startet die Geschichte erneut. In der 7. Folge von Star Wars werden viele narrative Elemente vermischt, die teils zum klassischen Repertoire des Märchens, teils zum modernen Inventar des Genres Science Fiction gehören. Sprechende Tiere, modernste Technik, Raum-Zeit-Theorien aus der Quantenphysik, Liebende, die tragischerweise getrennt sind, tödlich riskante Generationenkonflikte, Vater- und Kindsmord. Star Wars ist ein modernes Märchen, transponiert in eine weit entfernte Galaxie. Doch worin liegt eigentlich seine philosophische Bedeutung? Erzähl mir nie, wie meine Chancen stehen. Deine Augen können dich täuschen. Traue ihnen nicht. Die Philosophie von Star Wars ist auf den ersten Blick eine moralische Parabel oder ein ethisches Lehrstück und gehört insofern in den Bereich der philosophischen Ethik, der Lehre vom rechten oder gerechten Handeln und der Natur von Gut und Böse. Star Wars ist häufig schon als ein Krieg zwischen Gut und Böse bezeichnet worden, wobei die beiden Filmhelden Luke Skywalker als Vertreter des lichtvollen guten Prinzips und Darth Vader oder Kylo Ren als Repräsentanten des dunklen bösen Prinzips die beiden konträren Seiten der philosophischen Ethik darstellen. Durch die grundsätzliche Dichotomie von Gut und Böse wird der Handlungsplan aller Filme vorgegeben, der sich stets in einem antagonistischen Gegenspiel entfaltet. Mal hat das Gute, mal das Böse Prinzip die Übermacht. Der finale Sieg des Guten, verkörpert durch Luke und seine Jedi-Ritter, kann als eine filmische Romantisierung verstanden werden, die eine allgemeine menschliche Sehnsucht nach einer überschaubaren Welt verwirklicht, in der Gute belohnt und Schurken bestraft werden. Psychologen bezeichnen diese Sehnsucht als Just World Scheme, also als ein Schema der gerechten Welt. Es ist ein kognitiver Plan vom Vorrang der Gerechtigkeit, den fast alle Menschen in ihrem Bewusstsein hegen. Da es ihnen eine Sicherheit und Orientierung in der Lebenswelt vermittelt, wenn Gut und Böse klar unterscheidbar sind. Und zuletzt das sogenannte Böse stets unterliegen muss. Da Darth Vader im Film aber bekanntlich Lukes Vater ist, könnte diese Beziehung auch darauf hinweisen, dass nicht so ist, wie es an der Oberfläche zu sein scheint. Dass Gut und Böse keine gänzlich getrennten und sich ausschließenden Prinzipien sind, sondern sich gegenseitig bedingen, ja, ohne einander nicht existieren können. Diese Vorstellung von dem verwandtschaftlichen Verhältnis zwischen Gut und Böse ist eine Idee, die in der Philosophiegeschichte bereits eine sehr lange Tradition hat. Wir erinnern uns an Hegels Dialektik, die aus These und Antithese eine Synthese herstellt, sowohl im Seienden als auch in der Ethik. Das sogenannte Gute und das sogenannte Böse sind antithetische Größen, die sich wechselseitig aufeinander beziehen und die ohne einander keine Daseinsberechtigung haben können. Noch älter ist diese Vorstellung in den kulturellen Mythen, die von der Entstehung der Welt reden. Denn das Sein und das rechte Handeln sind ideengeschichtlich eng miteinander verknüpft. Mythen, die uns erklären, woher die Welt stammt, erklären oft auch den Ursprung von Gut und Böse und ihr Verhältnis zueinander. Schon im altägyptischen Schöpfungsmythos gibt es neben der Lichtgestalt Horus, dem Sohn des göttlichen Paares Isis und Osiris, den bösen Seth, den Herrn der Dunkelheit, der den Horus allabendlich tötet, welcher wiederum allmorgendlich stets zu neuem Leben aufersteht. Der Kampf von Gut gegen Böse, ethisches Zentralthema aller Star Wars-Folgen, ist eine Reinszenierung des polaren Spannungsgefüges zweier Seinskräfte. Mehr noch als philosophisch-ethische Zusammenhänge sind gegenwärtig auch die theologischen Hintergründe der berühmten Weltraumsaga im Gespräch. Auf welche Religion wird jedoch angespielt? Manche Filmkenner glauben, dass die Kinoreihe Star Wars generell buddhistisch geprägt sei, da die Jedi-Ritter in einem Tempel Zeremonien abhalten, der Jedi-Meister in der ersten Episode Qui-Gon heißt und auch viele andere asiatisch klingende Namen tragen. Genau betrachtet sind die Anspielungen auf die christliche Religion jedoch zahlreicher und überzeugender. So sagt Darth Vader beim kämpferischen Showdown mit Obi-Wan Kenobi: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Und Luke Skywalker wird sinngemäß als aus den Wolken kommend oder als das Licht der Welt bezeichnet, was auch gängige Metaphern für Jesus Christus sind. Tatsächlich sind die Bilder, die Star Wars bemüht, aber nicht direkt christlich, sondern älter als Jesus Christus. Sowohl Jesus Christus als auch Luke Skywalker werden in einer Art und Weise beschrieben und religiös ikonisiert, die auf der sogenannten religiösen Lichtmetaphorik basiert. Diese Lichtmetaphorik ist jedoch einige tausend Jahre älter als das Neue Testament und wurde ähnlich auch schon Horus, Mithras, Tammuz, Ahura Mazda, Dionysos und anderen vorchristlichen Gottheiten zugeordnet, die allesamt als das Licht der Welt bezeichnet wurden. Wenn Jesus Christus und Luke Skywalker in derselben Lichtmetaphorik dargestellt werden, ist also logisch betrachtet nicht Luke Skywalker eine Variante von Jesus, sondern Jesus und Luke Skywalker sind beide Varianten derselben Lichtmetaphorik. Neu ist, dass in der Folge 7 von Star Wars das Mädchen Rey selbst eine Art weiblicher Messias wird. Sie hat Attribute, die vormals Luke Skywalker zugesprochen wurden, welcher in dieser Folge vermisst wird, identifiziert sich mit ihm und nimmt in mancher Hinsicht sogar seine Position ein. Auch ihre Lebensgeschichte ähnelt in vielen Zügen der von Luke und Leia, die als Säuglinge getrennt vor ihrem Vater Darth Vader in Sicherheit gebracht wurden und als vermeintliche Waisenkinder aufwuchsen. Als Lichtgestalt in der Verbannung, ein klassisches Thema in der religiösen Mythologie, schart sie Jünger um sich, Sie sagt zu Finn, dem vorgeblichen Widerstandskämpfer, folge mir nach, ähnlich wie Jesus Christus zu seinen Jüngern. Nicht zuletzt ist Rey auch diejenige, die Luke Skywalker endlich findet, nachdem sie eine Vision von seinem geheimen Aufenthaltsort hatte, einer grünen Anhöhe auf einer Insel im Meer. Die Anhöhe auf einer Insel im Meer oder der einsame, versunkene Berg von Wellen umspült. Das ist ein alter mythologischer Topos, der auch in okkulten Geheimlehren wie der Freimaurerei verankert ist. Nach meiner Erfahrung gibt es so etwas wie Glück nicht. Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität. Möge die Macht mit dir sein. Geheimlehren und Mythologie sind ein Schlüssel zur Ikonografie der Erfolgsserie. Betrachten wir die Familiengeschichte von Luke und Leia, den beiden Zwillingen der Star-Wars-Filmreihe, so erinnert sie an den altgriechischen Mythos von Apoll und Artemis. Luke ist eine moderne Variante vom Lichtgott Helios oder Apoll, der tagtäglich über den Himmel zieht und das Licht des Tages bringt. Leia hingegen ist eine Variante der Göttin Artemis, die zugleich Schutzherrin der Natur und der wilden Tiere ist. Bei den Römern hieß sie Diana und war auch Patronin der Jagd. Leias Darstellung im Film entspricht dem Doppelaspekt der Artemis, die einerseits als Herrin der Wildnis galt und oft aufgeschürzt mit Pfeil und Bogen dargestellt wurde. George Lucas inszeniert Leia in einer Szene als verführerische Bikini-Schönheit, gekettet an das Fabelmonster Jabba the Hutt. Andererseits gilt Artemis als jungfräuliche Göttin des Mondes, was bei Leia in ihrer mädchenhaften Aufmachung mit weißem Kleid, silbernen Accessoires und spiralig gedrehtem Haar deutlich wird. Luke seinerseits hat Attribute Apolls, vom lichtvollen Aussehen mit hellem Haar über sein Eintreten für Recht und Ordnung bis hin zu seinem Beinamen Skywalker, Himmelswanderer. Genau so wurde Apoll seit der Antike beschrieben. Auch die Geschwisterliebe zwischen Apoll und seiner Zwillingsschwester Artemis wird im Film aufgegriffen, wodurch eine Kussszene, eine inzestuöse Beziehung zwischen Leia und Luke angedeutet wird. Luke und Leia als liebend verbundenes Geschwisterpaar stehen in einer großen mythologischen Tradition. Nicht nur die Zwillinge Apoll und Artemis liebten sich, sondern auch Isis und Osiris im ägyptischen Mythos, sowie Freyr und Freya in der skandinavischen Göttersaga Edda. Unübersehbar bei diesem modernen Weltraummärchen um Luke und Leia sind auch die Bezugnahmen auf die Astrosophie. Unter Astrosophie, von griechisch Astros, Stern, und Sophia, Weisheit, also übersetzt Weisheit von den Sternen, versteht man die in der Antike sehr verbreitete Kunst, Ereignisse am Sternenhimmel kultisch und religiös zu deuten und in Mythen auszuformulieren. Luke ist Apoll, ist die Sonne. Deshalb ist er in einer Folge kopfüberhängend in einer Eishöhle anzutreffen, nämlich dann, wenn es einen ersichtlichen Stillstand der Sonne gibt, die Sonnenwende. Han Solo ist ebenfalls ein Aspekt der Sonne, die im Lauf des Jahres stets ihre Kraft verliert. Deshalb ist er in einer Filmfolge eingefroren, nicht gestorben und wird wieder aufgetaut. Als Aspekt der Sonne ist Han Solo natürlich ein steter Begleiter von Luke und erscheint ihm gegenüber als loyal. Doch er hat auch ein eigenes, von ihm anscheinend unabhängiges Leben. Dazu passt, dass Han Solo, wie der flüchtige Augenblick selbst, den er repräsentiert, der ewige Reisende ist, der stets auf nicht unbedingt geraden Bahnen unterwegs ist und auf der Flucht zu sein scheint. Nicht zuletzt hat er ein echtes Bindungsproblem, was seine Beziehung zu Leia angeht, die stets eine unverbindliche Affäre bleibt. Ich liebe dich. Ich weiß. Han Solo ist auch berühmt für einen Dialog, der in der Filmgeschichte kein Pendant hat. Leia sagt zu ihm, ich liebe dich. Woraufhin er nur gelassen antwortet, ich weiß, und sich wieder auf den eigenen Weg macht. Was auf den ersten Blick wie machohafte Selbstverliebtheit bei Han Solo wirkt und eine echte Abhängigkeitsstörung auf Seiten der schmachtenden Leia, ist mythologisch gedeutet völlig folgerichtig. Han Solo als ein Aspekt der Sonne, als flüchtiger Augenblick, ist auch in der Liebe sehr unstet. während Leia als die Verkörperung der vom Licht abhängigen Natur verliebt auf ihren Sonnenstrahl wartet, mit passiver Hingabe. George Lucas' Kultfilmreihe um den Krieg der Sterne kann als eine astrosophische Inszenierung von beobachtbaren Ereignissen am Sternenhimmel gesehen werden, wie der Sonnenwende im Winter oder Sommer. Luke Skywalker hängt einmal kopfüber und steht still. Oder des täglichen Kampfs von Licht gegen Dunkelheit, Tag gegen Nacht, Gut gegen Böse, verkörpert durch sogenannte anthropomorphe Charaktere. Anthropomorph bedeutet menschenähnlich. Ein anthropomorpher Charakter ist zum Beispiel Han Solos treuer Gefährte Chewbacca, der Wookie, der aussieht wie ein aufrecht gehender Löwe. Der starke Chewbacca mit seinem langen Haar erinnert an den biblischen Samson, der seine Kraft aus dem Haarwuchs bezog. Doch die Figur des Chewbaccas, die einem Löwen ähnelt, entspricht auch der Sonne im jährlichen Lauf durch die 12 Sternzeichen. Er ist das symbolische Tier des Zodiacs, der Löwe der Sonne, der zwar ein eigenes Sternzeichen ist, aber auch alle Sternzeichen als Tierkreiszeichen verkörpert. Wie George Lucas selbst in Interviews ausgesagt hat, sind alle Motive der Filmreihe mythologisch gefärbt. Auch die Farben haben eine Bedeutung. Die vorherrschende, auffällige Farbe der Star-Wars-Filmreihe ist orange. Orange sind die Raumanzüge der Rebellen, orange sind manche Raumschiffe, orange ist das phönixartige Symbol der Jedi, der Sonnenvogel, der aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht. Orange und weiß ist der Roboter BB-8, der die Sternenkarte mit dem Weg zu Luke Skywalker beinhaltet. Und auch die Kulisse der Kriege ist stets in das stimmungsvolle, dunkle Orange des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs getaucht. Orange ist in der Mythologie die Farbe des Zwielichts, der Zwitterzeit des Tages, wo Licht und Dunkelheit ersichtlich um die Herrschaft kämpfen. Doch was ist eine Analyse der Farbentypologie in Star Wars ohne einen Blick auf die bekannten Lichtschwerter? Diese Schwerter, die überall auf der Welt von Fans der Filmreihe erkannt und teils in spielerischer Nachahmung getragen werden, sind stets rot für die dunkle Seite oder blau oder grün für die lichte Seite. Blau und rot sind gegenüberliegende Extreme im differenzierten Farbenspektrum des Lichts. Das Rot symbolisiert im Film die dunkle Seite, die Siths, Darth Vader und Kylo Ren und deren Gefolgschaft. Das Blau oder Grün symbolisiert die lichte Seite, die Jedis, Luke Skywalker und Leia, Rey, Finn und Han Solo und deren Getreue. Rot ähnelt Orange, der mythologischen Farbe des Blutopfers und der Gewalt, aber auch dem schwächeren Licht der untergehenden Sonne, des Herbstes und des Winters. Blau oder Grün repräsentiert die aufgehende, strahlende Sonne, das Frühlingslicht, die sich erneuernde Natur, die Grünkraft, wie die christliche Mystikerin Hildegard von Bingen die vegetative Energie nannte, welche alle Pflanzen durchströmt. Luke trägt stets ein blaues oder grünes Laserschwert, mit dem er als eine Art Apoll oder Repräsentant der lichten Seite des Tages und der Jahreszeiten die feindlichen Kräfte der Dunkelheit bekämpft, die das blutrote Licht der Gewalt als Waffe führen. Doch die in den grünen oder roten Laserschwertern gebundenen Kräfte, mit denen Luke und Darth Vader hantieren, sind kein Spiel. Die Waffen sind kein Spielzeug. Luke wurde von Darth Vader schwer verletzt und verliert seine rechte Hand. Und das Gleiche geschah mit Darth Vader. Der Verlust der rechten Hand, der Kampfeshand, kann als ein symbolischer Übergang der Macht von der lichten auf die dunkle Seite oder umgekehrt verstanden werden. Darth Vader ist im Film jedoch auch der Vater von Luke. Und wie Saturn in der römischen Mythologie, der grimme schwarze Gott der Zeit und des Todes, von dem Darth viele ikonografische Züge geerbt hat, tötet er seine Kinder. Deshalb wurde auch Luke als Säugling von seinem Vater getrennt und in Sicherheit gebracht. Doch als Erwachsener muss er sich der Tatsache stellen, dass das Böse nie ruht. Das familiäre Böse, das mit ihm blutsverwandt ist. Dass das Böse tatsächlich familiär erscheinen kann, dass Gut und Böse Wandlungen desselben Prinzips sind, ist ein klassisches Motiv der Philosophie, wie es bereits im chinesischen Daoismus präsent ist. Bei Star Wars wird diese Spannung zwischen zwei vermeintlich gegensätzlichen ethischen Prinzipien dadurch dargestellt, dass ein ursprünglich Guter, wie Anakin Skywalker, sich zu Darth Vader, dem Bösen, wandelt. Die Korruption dessen, was wir als gut definieren, und die Verlockung des Bösen ist ein altes Reizthema unter den Philosophen, die sich mit Ethik befasst haben. Hierbei ist insbesondere Friedrich Nietzsche zu nennen, der in seiner Schrift »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« von 1872 das Apollinische als ein Gestaltprinzip definiert und in ewigen Gegensatz zu dem Dionysischen gesetzt hat. Das Apollinische, benannt nach Apoll, ist für Nietzsche das sogenannte Gute, der ordnende Aspekt im Leben und in der Kunst, in der Architektur und im Staats- und Rechtswesen zu finden. Das Dionysische sei das ungeordnete, zerstörerische und entfesselte Element des Seins, das sich zuvörderst im Tanz und in der Musik fände. Ein Gleichgewicht zwischen Dionysischem und Apollinischem sei anzustreben. Doch nach Nietzsches Meinung würde dieses nirgendwo in der Kultur verwirklicht, sondern bliebe ein ferner Traum, denn man unterdrücke stets die negativen Gefühle und die eigene Destruktivität, psychologisch ausgedrückt, den eigenen Schatten. Die Macht, die in Folge 7 der Star Wars Filmreihe erwachen soll, ist die Macht des ewigen Gegenspiels von Licht und Dunkel, Gut und Böse, Werden und Vergehen, Apoll und Dionysos. Es ist eine zutiefst bipolare Macht, welche sowohl für konstruktive als auch für destruktive Zwecke benutzt werden kann und die das Sein ebenso bestimmt wie die Ethik. Eine philosophische Lektion, die der moderne Mythos für den Zuschauer bietet, ist, dass das sogenannte Gute und das Böse sich gegenseitig bedingen in einem ewigen, kosmischen Spiel polarer Kräfte. Es ist alles wahr. Sie hörten Star Wars aus philosophischer Sicht, ein moderner Mythos. Von Claudia Simone Dorschin. Regie Susi Weichselbaumer. Technik Roland Böhm. Es sprachen Julia Fischer, Christoph Jablonka und Frank Mannhold. Eine Sendung von Radio Wissen.